gesehen, leis ein Tango klingt, und im roten Dämmerschein schenkt er ihr noch ein Gläschen ein. Trink doch noch ein Glas, du, das macht dir Spaß. Doch sie sagt, ich danke sehr, ich trinke heut nichts mehr. Schenk mir eine Tafel Schokolade und ich schenke dir einen Kuss. Ach, ich schwärme so für Schokolade, mal für Bitter, mal für Milch und mal für Nuss. Schenk mir eine Tafel Schokolade, denn du weißt ja ganz genau, süßer noch als jede Schokolade, schmeckt der Kuss von einer süßen kleinen Frau. Süßer noch als jede Schokolade, schmeckt der Kuss von einer süßen kleinen Frau. Mir eine Tafel Schokolade, denn du weißt ja ganz genau, süßer noch als jede Schokolade, schmeckt der Kuss von einer süßen kleinen Frau. Mir eine Tafel Schokolade und ich schenk dir einen Kuss. Ach, ich schwärme so für Schokolade, mal für Bitter, mal für Milch und mal für Nuss. Süßer noch als jede Schokolade, schmeckt der Kuss von einer süßen kleinen Frau.